Thank you. allein, wir können vertraulich nun plaudern. Es wird ja nichts Wichtiges sein, ich darf bei der Arbeit nicht zögern. Ein Wörtchen, du trotzige Du. So sprich nur, ich höre ja zu, Wenn du mir nicht freundlich erblickest, so bring ich dein Wörtchen hervor. Wenn du dich nicht in mich schickest, verstorben, warum denn so so? Ein Weilchen, so hab ich den Wind mit Allein, so hör ich den Wind zu. Ich habe zum Weib dich gewählt, verstehst du? Das ist ja doch klar. Und wenn mir mein Ja-Wort nicht fehlt, was meinst du? So sind wir ein Paar. Wir könnten in wenigen Wochen recht schön, du bestimmst streng sein, du bestimmst streng sein. Wir könnten in wenigen Wochen schön, in wenigen, wenigen Wochen schön, streng sein. Was meinst du? Du könntest nun gehen. Wie? Dich anzusehen? Dich anzusehen, dich anzusehen, willst du mir wehren? Auf das noch, so auf das stehen. Noch. Du hast mir so oft doch versprochen. Versprochen? Das geht so weit, das geht, das geht so weit, das geht so weit. Du hast mir so oft doch versprochen. Das geht so weit, so oft, so oft doch versprochen. Das geht so weit. Zum Henker das ewige so Pochen, zum Henker. Das ist ein gebrauchter Klang. Im Herzen, im Herzen schon war. Es war dir im Herzen, im Herzen schon war. Sonst recht gut. Da kam Fidelio in unser Haus. Und seit der Zeit ist alles in mir und um mich verändert. Ume, ich schon mit dir verein und in dir Yeah. Fidelio noch nicht zurück? Nein, Vater. Ich erwarte ihn mit Ungeduld. Da ist er ja. Da ist er. Nun, Fidelio? Der Schmied hatte an den Ketten so lange auszubessern. Hier ist die Rechnung. Gut, du kaufst alles wohlfeiler als ich. Ich suche zu tun, was mir möglich ist. Ja, ja, du bist brav. Und sei versichert, dein Lohn soll nicht ausbleiben. Oh, glaub nicht, dass ich nur des Lohnes wegen... Still. Meinst du, ich könne dir nicht ins Herz sehen? Sobald der Gouverneur nach Sevilla gereist sein wird, mache ich dich zu meinem Tochtermann. Am Tage nach seiner Abreise gebe ich euch zusammen. Den Tag nach seiner Abreise? Oh ja, lieber Vater. Meine Kinder, ihr habt euch doch recht lieb, nicht wahr? Aber zu einer guten Haushaltung braucht man auch... Hat man nicht auch Gold daneben, kann man nicht ganz glücklich sein. Traurig schlägt sich vor das Leben, mancher Kummer stellt sich ein, mancher Kummer stellt sich ein. Doch wenn's in den Taschen kein Klingeln und Gold, da hätt man das Schicksal gefangen und Macht und Liebe. Verschafft dir das Gold und stille das kühnste Verlangen, das kühnste Verlangen. Und stille das kühnste Verlangen. Das Glück dient wie ein Knecht für Sold. Es ist ein schöne, schöne Ding, das Gold, das Gold. Es ist ein schönes Ding, das Gold, ein goldenes, goldenes Ding, das Gold, das Gold. Wenn sich nichts mit nichts verbindet, ist und bleibt die Summe klein. Wer bei Tisch nur Liebe findet, wird nach Tische sein, wird nach Tische hungrig sein. Drum lächelt der Zufall euch gnädig und hold und segnet und lenkt euer Streben. Das Liebchen im Arme, das Liebchen im Arme, im Beutel das Gold, so mögt ihr viel Jahre durchleben. So mögt ihr viel Jahre durchleben. Das Glück dient wie ein Knecht und Soll. Es ist ein mächtig, mächtig Ding, das Gold, das Gold. Es ist ein mächtig Ding, das Gold, ein mächtig, mächtig Ding, das Gold, das Gold. Es Das Gold, das Gold. Ihr könnt das leicht sagen, Meister Rocco, aber ich behaupte, dass die Vereinigung zweier gleichgestimmter Herzen die Quelle des wahren ehelichen Glückes ist. Freilich gibt es noch etwas, was mir nicht weniger kostbar sein würde. Und was wäre denn das? Euer Vertrauen. Warum erlaubt ihr mir nicht, euch in die unterirdischen Gewölbe zu begleiten? Du weißt doch, dass ich den strengsten Befehl habe, niemanden zu den Staatsgefangenen zu lassen. Aber du arbeitest dich ja zu Tode, lieber Vater. Ja, ihr habt recht. Indessen, Fidelio, gibt es ein Gewölbe, in das ich dich wohl nie werde führen dürfen. Vermutlich, wo der Gefangene ist. Ja, ja. Ich glaube, es ist schon lange her, dass er gefangen ist? Es ist schon über 2 Jahre. 2 Jahre, sagt ihr? Er muss ein großer Verbrecher sein. Oder er muss große Feinde haben. Es kann nicht mehr lange mit ihm dauern. Jetzt hat er auf Pizarros Befehl binnen 24 Stunden nicht mehr als etwas Brot und Wasser. Kein Licht mehr, kein Stroh, nichts. Oh, lieber Vater, führe Fidelio nicht zu ihm. Diesen Anblick könnte er nicht ertragen. Warum denn nicht? Ich habe Mut und Kraft. Hab immer Mut, dann wird es auch gelingen. Das Herz wird hart durch Gegenwart bei fürchterlichen Dingen. Dann geht es gut, gestillt, gestillt wird euer Sehnen. Es hat der Mut, ein weiter Mut, er wird euer Sehnen. Gebt euch die Hand, schließt das Band, schließt und süßet, und was das Mut hat. Schildwachen auf den Wall. 6 Mann auf die Zugbrücke und jeder Mann, der sich der Festung nähert, werde sogleich zu mir gebracht. Rocco. Ja, Herr? Wo sind die Depeschen? Hier sind sie, Herr Gouverneur. Gut. Immer Empfehlungen oder Vorwürfe. Diese Schrift kenne ich. Ich gebe Ihnen Nachricht, dass der Minister in Erfahrung gebracht hat, dass die Staatsgefängnisse einige Opfer willkürlicher Gewalt enthalten. Er reist morgen ab, um sie mit einer Untersuchung zu überraschen. Wenn er diesen Flores dann entdeckte, den er längst tot glaubt. Doch es gibt ein Mittel. Eine kühne Tat. Thank you. muss es sein. Oh, wenn's ein Hof gibt, muss es ihr Lachen wird dich kühlen. Hör fort, wie nicht, ich muss es sein. Du bist es mir geholfen, den du aus Entzum ordnen. Sprich vom Tod. Oh, wenn's ein Augenblick, schaff auf Heul. Ihr Lachen wird dich kühlen. Hauptmann, hören Sie. Sehen Sie unablässig mit der größten Achtsamkeit auf die Straße von Sevilla. Sobald Sie einen Wagen sich nähern sehen, lassen Sie augenblicklich durch den Trompeter ein Signal geben. Fort, auf eure Posten! Rocco. Herr. Jetzt, Alter! Alter, jetzt hat es eine! Dir wird ein Glück zuteil, du wirst ein reicher Mann. Nur daran. Das geb ich nur daran. So sag doch nur in Eile, womit ich dienen kann, womit ich dienen kann. Du bist von kaltem Blute, voll und verzagtem Mute. Was soll ich? Redet, redet, morde. Wie? Höre mich nun an, du bist, bist du ein Mann, bist du ein Mann? Wir dürfen gar nicht träumen, im Staat liegt daran, den bösen Untertan schnell aus dem Weg zu räumen. Oh, Herr! Im Staat liegt daran, den bösen Untertan schnell, schnell aus dem Weg zu räumen. Oh, Herr! Oh, Herr! Er darf nicht kriegen, Finger nicht blieben, sonst könnte ich das gestehen. Ich nehm ihm Pizarros unterbeben, mach was da will ich stehen. Mach was da will, mach was da will, mach was da will, mach was da will, mein Herr, das Leben nehmen, das ist nicht meine Pflicht, nicht meine Pflicht, ich selbst bequemen, wenn mir's an Mut gebricht, nun heile rasch und munter zu jenem an ihn. Zu dem hinab, ich ward in kleiner Ferne, du gräbst in der Zisterne. Sehr schnell ein Grab. Und dann, dann werd ich selbst ermummt, wie ich in den Kerker schleiche, ein Stoß. Und er verstummt, verhungert in den Ketten, er trug er lange Pein, in Tüten heißt in Rippen, der Dolch wird ihn befreien. Jetzt, Alter, jetzt hat es eine. Hast du mich verstanden? Du gibst ein Zeichen, dann wird ich selbst erlösen.

Von deiner Heirat ist jetzt keine Rede. Mich beschäftigen andere Absichten. Ich verstehe, Vater. Fidelio. Vater Rocco, ich ersuchte euch schon einige Male, die armen Gefangenen in den Festungsgarten zu lassen. Heute ist das Wetter so schön. Ohne die Erlaubnis des Gouverneurs. Aber er sprach so lange mit dir vielleicht. Du hast recht, Marceline. Ich kann es wagen. Wohl denn, Giacchino und Fidelio, öffnet die leichteren Gefängnisse. Recht gut, recht gut. Zusammen raffte ich meinen Mut und trug ihm alles vor. Und sollst du's glauben, was er zur Antwort mir gab? Die Heirat, und dass du mir hilfst, will er erlauben. Noch heute führe ich in den Kerker dich hinab. Noch heute! Deine Freude, nur noch ein Augenblick, dann gehen wir schon beide, ja, dann gehen wir schon beide. Wohin, wohin? Zu jenem Mann hinab, dem ich seit vielen Wochen stets weniger zu essen da. Oh, wird er losgesprochen? Oh nein! So sprich, so sprich! Oh nein, wir müssen ihn doch wie befreien. Er muss in einer Stunde den Finger auf dem Munde von uns begraben sein. So ist er tot! Doch nicht! Ist er zu töten deine Pflicht? Ist er töten deine Pflicht? Nein, guter Junge, zittere nicht! Zum Morden dient die Kroppe nicht! Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein! Der Gouverneur kommt selbst hinab. Wir beide graben nur das Grab. Wie Oh, my God. was ist geschehen? Es folgt mit Bezahlung nach, er droht nicht einer Weit. Gemach, gemach. So eilet fort. Nur noch dies Wort, sprich, weiß er schon. Ja, er weiß es schon. Der Offizier sagt ihm, es wird jetzt in Gefangenen gewähren. Lasst alle schnell zurückkehren. Ihr Meister, wie er tobet und kennt seine Wut. Wie er sie wieder tobet, er wird es beblut. Mein Herz hat mich gelobet, sei der Tyrann in Wut. Mein Herz hat mich gelobet, sei der Tyrann in Wut. Und kennt seine Wut, wie er ist beblut. Selber bei und schiebt es dem gedungenen Knechte, geben die Gefangenen frei. O Herr, Wohlan, Wohlan! Des Frühlings kommen, was heute warme Sonne nicht, dann habt ihr wohl in Acht genommen, was uns zu meinem Vorteil spricht. Des Königs Namensfest ist heute, das feiern wir auf solche Art, auf solche Art. Wir unten stirbt, doch lasst die anderen jetzt fröhlich hin und wieder wandern, für jene seinen Zorn gespart. So eile ihm sein Grab zu graben, hier wie ich stille Ruhe haben. Schließ die Gefangenen wieder ein, magst du nie mehr verwegen sein. Nie mehr verwegen sein. Wir wollen warme Sonnenlicht, schnell schwindest du uns wieder, schnell schwindest du uns wieder. Oh.

samt säuselnde Luft. Und ist nicht mein Grab mir erhellet? Ich seh, wie ein Engel im rosigen Duft sich tröstend zur Seite mir stellet. Ein Engel, Leonore, Leonore, der gab ihn sogleich dir, der führt dich zur Freiheit ins himmlische Reich. Nun spür ich nicht linde samt Salzelle Luft. Ich seh wie ein Engel im rosigen Duft, ein Engel sich tröstend zur Seite mir stellet. Ein Engel, Leonore, Leonore, der gab ihn sogleich dir, dir, für mich zur Freiheit ins himmlische Reich, zur Freiheit ins himmlische Reich, dir, dir, für mich zur Freiheit ins himmlische Reich, zur Freiheit ins himmlische Reich, ins himmlische Reich, ins himmlische Reich. Gegraben. Es wird nicht lang, er kommt herein. Es wird nicht lang, es wird nicht lang, er kommt herein. Ihr sollt ja nicht zu graben haben, ihr sollt gewiss zufrieden sein. Nur wollt ich fort, nur frisch gegraben, es wird nicht lang. Ihr sollt ja nicht zu graben haben, ihr sollt gewiss zufrieden sein. nicht leicht. Es ist nicht leicht. Etwas sagst du? Ja, er hat den Kopf in die Höhe gehoben. Ich muss allein mit ihm reden. Nun, ihr habt wieder einige Augenblicke geruht. Geruht? Wie fände ich Ruhe? Wenn ich nur einen Augenblick sein Gesicht sehen könnte. Gott, er ist es. Sagt mir endlich einmal, wer ist der Gouverneur dieses Gefängnisses? Der Gouverneur dieses Gefängnisses ist Don Pizarro. Pizarro! Schickt sobald als möglich nach Sevilla. Fraget nach Leonore Florestan. Sagt ihr, dass ich hier in Ketten liege? Es ist unmöglich, sage ich euch. Ich würde mich ins Verderben stürzen, ohne euch genützt zu haben. Wenn ich denn verdammt bin, mein Leben zu enden, lasst mich nicht langsam verschmachten. Gebt mir nur einen Tropfen Wasser. Alles, was ich euch geben kann, ist ein Restchen Wein, das ich im Krug habe. Fidelio! Da ist er! Da ist er! Du bist ja ganz in Bewegung, Fidelio. Wer sollte es nicht sein? Ihr selbst, Meister Rocco! Es ist wahr. Seine Stimme. Ja, sie dringt in die Tiefe des Herzens. Oh, dank, ihr habt mich süßer Kühl. Stückchen Brot, ja seit zwei Tagen trage ich es lieber vor mir. Ich möchte gern, doch sag ich dir, dass ich sie wirklich zu viel mag. Dass ich sie wirklich zu viel mag, zu viel mag, ja, zu viel mag. Es ist bereit. Fidelio, bleib hier. Ich gehe dem Gouverneur das Signal zu geben. Wohin geht er? Ist das der Vorbote meines Todes? Sei ruhig und vergiss nicht, dass überall eine Vorsehung ist. Ja, es gibt eine Vorsehung. Ist alles bereit? Ja, die Zisterne braucht nur geöffnet zu werden. Gut, der Junge soll sich entfernen. Geh, Fidelio. Soll ich dem Gefangenen die Ketten abnehmen? Nein, aber schließ ihn vor dem Stein los. Die Zeit drängt. Er sterbe! Doch er soll erst wissen, wie er sein stolzes Herz zerfleischt. Der Rache dunkle Teil zerrissen. Sieh her, du hast mich nicht getäuscht. Pizarro, wie du stürzen wolltest. Pizarro, wie du fürchten solltest. Steh du als Rächer, steh du als Rächer, als Rächer hier. Pizarro, wie du stürzen wolltest. Pizarro, wie du fürchten solltest. Steh du als Rächer hier. Ein Mörder, ein Mörder steht vor mir. Einmal ruf ich dir, was du getan zu Welt. Nur noch ein Augenblick und ich erfolgt. Oh Gott, was wollen? Durchbohren musst du in diese Brust. Er hat an ihr geschworen, in deine Wahrheit. Kommen, ja, wir kommen augenblicklich. Und Leute mit Fackeln sollen heruntersteigen und den Herrn Gouverneur hinauf begleiten. Amen, amen, Lord, Freude! Amen, amen, Lord, Freude! Amen, amen, Hilft erkennen. Hilft erkennen. an zu helfen, helft den Armen. Was seh ich? Ah, bewegt es dich dort fort? Um Reden. Alle Barmen, vereine diesem Paare sich, du in Floristan. Der Tod geglaubt, war der Üder, der für Wahrheit spricht. Und Qualen ohne Zahl erlitt. Mein Freund, der Tod geglaubt. Gefesselt, leuchtet vor. Ja, Floristan, ihr seht ihn hier. Und Leonore, der Frauenzierde, führ ich vor. Sie kam hier, zwei Worte sagen, ein Wort, sie kam Gott an mein Tor. Und trat als Knecht in meine Dienste und tat so brave, treue Dienste, dass ich zum Eidam sie erkor. Und weh mir, was verdient mein Ohr? Der Unmensch wollte in dieser Stunde vollziehen an Florestan den Mord. Vollziehen mit ihm! Mit uns im Bunde, nur euer Kommen, rief ihn fort. Nur euer Kommen, rief ihn fort. Es war für seine Messe nicht, der Unschuld und der Krieg. Denn ich meine, so hat er mich, mein Name schwingt ein Gericht. Es war für seine Messe nicht. Du schlossest auf der See. Oh, Augen schreck den bösen Wichten, böse Wicht. Was heißt mit hoher Freude Blut, der Wunder siegen Blut? Wer ein solches Weib errungen, ihm nun sein Jubel, ein Stunden Jubel, ein Ich bin der Mund, der sonst